Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, es geht los. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt heute Nacht, das ist hier die heiße Nummer, direkt der heiße Draht zu mir, kostenfrei für euch. 0800 5678 111 und die Faxnummer fast so ähnlich, nur hinten 110. Die erste Anruferin heißt Susanne. Und ich habe gerade überlegt, sie ist 19 Jahre alt. Verbirgt sich dahinter Susanne Starnke? Nein. Susanne Starnke ist ja auch nicht 19, sondern 49, glaube ich, ne? Oder, naja, sagen wir 39. So, Susanne, ich grüße dich herzlich. Ja, hi. Um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, weil mit Sicherheit, wenn ich mir einen Typen rausgesucht habe, dann greife ich bis zum Anschlag ins Klo. Ja? Das ist nicht zum Aushalten. Es ist echt nicht zum Aushalten, weil ich suche mir immer die Leute raus, die ich nicht haben kann, ohne es vorher zu wissen. Also du hast Pech bei den Männern. Ja. Wahrscheinlich suchst du dir immer Schwule aus, zum Beispiel. Naja, also ich kann dir mal einfach erzählen. Bitte, ja. Der erste, den habe ich getroffen auf einer Party und er war super nett, ja. Mhm. Und ich meine, er sah auch nicht schlecht aus, lecker, lecker, ja. Mhm. Und naja, dann haben wir uns mal wieder getroffen und ich dachte, ja gut, vielleicht kannst du ein bisschen anbandeln. Mhm. Und eine Woche später kam er und stellte mir seinen Freund vor. Aha, ja. Also lag ich schon mal nicht so falsch. Ja, eben. Ja. Genau ins Grüne, ja. Ja. Und naja, dann hatte ich halt zwei Alternativen. Entweder mich umoperieren lassen, was nicht so prickelnd ist, oder es einfach lassen, ja. Mhm. Die zweite Geschichte war... Ich vermute, du hast dich für die letztere Möglichkeit entschieden, es zu lassen. Ja, hört man's? Ja, vielleicht bist du ja gerade in der Umbearbeitungsphase. Nee, ich fühle mich doch als Sitzpinkler ganz wohl, muss ich sagen. Und die zweite Geschichte war, da habe ich einen kennengelernt, durch Zufall. Ja. Der war Musical-Darsteller. Mhm. Oh. Und das hat richtig reingehauen. Aber richtig. Volle Lotte, ja. Und dann musste ich feststellen, dass er zwei Wochen später sein Engagement abläuft und er zurück in seine Heimatstadt zieht. Das alleine wäre nicht so problematisch gewesen, käme er nicht aus Kapstadt, ja. Aber Liebe kennt ja keine Grenzen, wissen wir ja. Kapstadt? Ja, Kapstadt. Ja gut, ich meine mal eben im Internetzeitalter kann man liebesmäßig miteinander chatten. Ja, aber... Aber es ist natürlich zugegebenermaßen schon sehr weit weg, ja. Schon ein bisschen übel. Ja. Ja, und die dritte Geschichte, die haut dann richtig rein, da bin ich jetzt gerade mittendrin. Aha. Ich kam auf eine neue Schule und lief über den Parkplatz und da stand einer, ja, und ich habe gedacht, Yummy, den musst du haben. Mhm. Und ich habe gedacht, er arbeitet vielleicht in der Stadt irgendwo und dann zwei Wochen später stellte ich fest, dass er der neue Lehrer auf unserer Schule ist, ja. Ach so. Das ist auch nicht so lustig dann. Nee, nicht wirklich. Was suchst du denn auch so alte Leute, wenn der Lehrer auf eurer Schule ist? Ist er da wahrscheinlich 10? Nein, er ist gerade erst mit seinem Studium fertig. Na gut, aber er ist nicht 20. Er ist wahrscheinlich schon 26. Ja, aber ich hatte noch nie was mit Gleichaltrigen am Hut. Also wenn ich Freunde hatte, dann waren die immer so in dem Alter. Also das waren jetzt drei Fälle. Waren das die einzigen Männererlebnisse in deinem Leben bisher? Nein, das nicht, aber ich bin halt jemand, der sich auf halbe Geschichten einlässt. Ja? Mhm. Entweder es kracht und es kracht richtig oder es passiert nichts. Hat es denn schon mal richtig gekracht und dass es dann auch eine längere Zeit gehalten hat? Oder war was? Nee. Es gab noch keine Beziehung. Also auch nicht im zarten Alter von 15 oder so. Doch, 16. doch, das schon, aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Also jetzt in der letzten wichtigen Zeit waren diese drei Flops. Ja, genau. Ich meine, dazwischen kamen dann nochmal so Sachen, die nicht wirklich das Highlight waren, ja. Ja. Oh, aber wenn es mir dann wirklich wichtig war, ja, und ich habe gedacht, okay, Susanne, jetzt hau aber rein, ja. Und man konnte sicher sein, es geht sowas von daneben. Ich bin hundertprozentig sicher, Susanne, wie du drauf bist, dass du beim vierten Mal nicht daneben schlägst. Ja gut, aber ich weiß ja nicht, vielleicht hast du ja einen super Tipp und... Nein, der super Tipp ist einfach, auch wenn man mehrere Flops gelandet hat, sich überhaupt nicht davon beirren zu lassen, sondern umso intensiver weiterzumachen und nicht an sich selbst zu zweifeln. Das war jedes Mal nicht deine Schuld, du hast einfach Pech gehabt. Aha. Ne, du hast ja nicht irgendwas falsch gemacht. Wenn du jetzt irgendwie dich doof verhalten hättest oder so, dann könnte ich das ja sagen, aber offensichtlich ja nicht. Jetzt bin ich die ganze Zeit schon neugierig. Du klingst wirklich sehr sympathisch und sehr vital. Und wie siehst du aus? Beschreib dich mal. Ich bin 1,65 bis 1,68 groß, kann man nicht so genau sagen. 55 Kilo, also ich würde sagen so irgendwo dazwischen, ja. So normal, ne? Ich stelle mich, dich, sagt man so, ja, mich, dich, blond vor, stimmt das? Nee. Ich bin dunkelhaarig und, also brünett und im Moment habe ich so einen Rotstich. Auch nicht schlecht. Und wie lang sind die Haare? Für schulterlang, ein bisschen länger als schulterlang. Ja. Und Locken, grüne Augen, Darf ich nach der Körbchen? Darf ich nach der Körbchengröße fragen? Ja, die Körbchengröße, da komme ich eigentlich eher nach meinem Vater als nach meiner Mutter. Ach so. Also nicht, es ist nicht wirklich ganz schlimm, dass es sich nach innen wird, ja. Aber es ist auch nicht so, du bist auch kein Busenwunder, aber egal. Nee. Aber also, es klingt doch alles trotzdem als wunderbar. Tja. Was soll ich sagen? Also ich möchte dir einfach nur von dieser Stelle aus Mut zusprechen, Susanne. Danke. Der nächste ist bestimmt kein Künstler, der ist bestimmt nicht schwul. Das wird, und der ist auch kein Lehrer, sondern es ist jemand, der ein bisschen älter ist als du. Das muss ja offensichtlich der Fall sein. Wer weiß, vielleicht ist er irgendwie angehender Priester oder will sich, ist da angehende Frau oder irgend sowas. Man weiß ja nie. So viel Pech kann keine schöne Frau haben auf einmal. Sag das nicht. Nein, niemals. Sag das nicht. Rufst du mich nochmal an, wenn es geklappt hat? Ja, ich sehe ihn morgen sowieso wieder und da kannst du mir mal die Daumen drücken, weil morgen kriege ich nämlich meine Abi-Ergebnisse gesagt und ich bin schon ganz nervös und ganz kribbelig und morgen sehe ich ihn ja wieder. Achso, du hast ja Abitur jetzt gemacht. Ja. Und er ist Lehrer auf eurer Schule. Ja. Ja, da kannst du doch ran. Du bist doch gar nicht, du bist doch weg von der Schule dann. Ja, er ja auch. Wie er ja auch? Er ja auch. Er geht danach von unserer Schule. Ach so, aber du weißt nicht wohin. Hä? Du weißt nicht wohin. Nee, hab keine Ahnung. Es ist auch schwer, da irgendwie was rauszukriegen, ja, weil. Ich will ja nicht hingehen und sagen, ja, wissen Sie, ich finde Sie eigentlich ganz schnuggig und ich würde Sie ja doch ganz gerne mal kennenlernen und ich meine, das kann man ja nicht machen, ja. Da hängt ja auch sein Job mit dran und so. Genau, aber du bist jetzt bald keine Schülerin, mal versuche einfach mal ein bisschen mit ihm ins Gespräch zu kommen morgen. Ja, mal gucken. Mal gucken. Alles Gute, Solan. Und dann melde ich gegebenenfalls bei uns nochmal. Ja, mache ich. Alles Gute, viel Glück. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Meine Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Heute haben wir kein festes Thema. Heute könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen haben wir ein festes Thema, das sage ich euch jetzt schon mal. Das Thema morgen heißt böse Mütter. Wenn ihr eine böse Mutter habt oder hattet, dann seid ihr morgen hier bei mir willkommen als Gesprächsgast. Jetzt begrüße ich herzlich den Uwe und Uwe ist 27 Jahre alt. Ja, hallo, grüß dich, Domian. Hallo, Uwe. Ja, mein Thema ist eigentlich, ich habe mit einem Kumpel zusammen eine Ausstellung gemacht und dadurch ganz schönes Aufsehen auf einer Kirchenveranstaltung gehabt. Ach, eine Kirchenveranstaltung? Ja, und zwar war das ein Erntedankfest bei uns um die Kirche rum. Ja. Und wir haben es tatsächlich gewagt, ein Plumpfklo und eine Toilettenausstellung zur Kirche zu schleppen. Während einer kirchlichen Veranstaltung? Ja, genau. Aha. Und zwar nannte sich Zinkfest. Wie nannte sich das? Zinkfest. Zinkfest? Zinkfest. Verstehe ich nicht. Zinkfest? Nee, das nach dem 10. Teil der Abgaben damals. Ach so, Zinkfest. Ja. Ist halt so eine neue, so eine neue Fassung vom Erntedankfest. Und ja, ich habe mit meinem Kumpel zusammengesessen und der ist auch ein bisschen älter als ich, Schamako heißt er. Der hat einen Flohmarkt. Und ja, wir haben uns überlegt, was wir da machen können und er hat halt durch seinen Flohmarkt super viele lustige Sachen eigentlich bei sich stehen, so alte Biedermeier-Toilettenstühle, so ein altes Spülklosett und all solche Sachen, Pinkelpötte und da haben wir uns gedacht, da machen wir einfach mal eine Ausstellung draus. So natürlich lustig und aber wissenschaftlich soll das auch sein, damit wir uns das auch ein bisschen ernst nehmen. Also eine Ausstellung rund ums Pinkeln und rund ums Kacken. Ja, genau. Ja, so und, ist es ja dann, ne? Ja, klar. Man muss es ja so nennen, wie es ist. Genau, da haben wir uns natürlich was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir haben uns gedacht, naja, wenn wir schon sowas machen, müssen wir auch ein Plumpsklo zum Feld schleppen. Und dann haben wir erstmal rumgefragt in der Gegend und dann hat da auch ein Bekannter von meinem Freund, hatte dann halt, ja, gehört, dass da irgendwo ein Plumpsklo in der Lüneburger Heide steht und das haben wir tatsächlich dann abgeholt mit dem Hänger. Das war dann natürlich ein Bild für die Götter, das Plumpsklo hinten auf dem Anhänger drauf und dann sind wir durch die Gegend gefahren. Ja, dann haben wir das in mühevoller Kleinarbeit in 3 Wochen halt desinfiziert, renoviert und hergerichtet. Und dann haben wir das halt zu diesem Kirchenfest dahingesteppt und das war natürlich eine Mordsshow. Und dann wie haben denn die Kirchenbesucher darauf reagiert? Du, am Anfang war es natürlich ein bisschen sehr merkwürdig. Die hatten echt Berührungsängste, weil sie dann gemerkt haben, dass das wirklich ernst gemeint war von uns. Und waren die natürlich auch sehr interessiert. Ne? Wie viele Ausstellungsstücke hattet ihr da? Und das waren einige, also das waren halt, ging los von, ja, Pinkelpötten. Mhm. Und dann hatten wir dann halt auch so ein Kinderklo mit Riemen, wo man früher dann die Kinder halt festgeschnallt hat zur Entleerung. Oh ja, wie schlimm, ja, ja. Ja, ja, genau. Und dann hatten wir halt normale Toilettenstühle, einige, und dann, wie gesagt, diesen historischen Doppelsitzer, weil es ja eine Zwei-Mann-Kabine war. Ein Doppelsitzer? Ein ja, Doppelplumpsklo? Ein Doppelplumpsklo. Das heißt, man konnte also mit seinem besten Freund dann zusammen aufs Plumpsklo gehen. Genau. Darüber wundern wir uns heute so. Das haben die alten Römer auch gemacht. Die haben ja, zusammen natürlich gesoffen und gegessen und die saßen dann auch auf großen Gemeinschaftstoiletten zusammen und haben sich wieder entleert. Ne? Mhm. Ist für uns heute unvorstellbar. Auf jeden Fall war es, wie gesagt, eine witzige Aktion. Wir hatten auch einen Misthaufen, weil wir hatten halt, wie gesagt, so die Entwicklung, sage ich mal, damals vom Krieg, ja, den Trümmerschiss halt, und dann halt den Misthaufen hatten wir in eine Nebelmaschine reingepackt, dass das richtig schön qualmt, und ein ausgestopftes Huhn draufgepackt. Mhm. Ja, dann hatten wir auch so eine Pinkelrinne, die hatten wir dann auf so einer alten Kneipe, das war so eine richtige Holzrinne. Mhm. Und da haben wir dann halt, weil es natürlich auch wieder lustig sein sollte, haben wir natürlich auch ein paar Puppen gebaut. Dann haben wir so eine Art, naja, so auf einer Art Schaufensterpuppe haben wir diesen Michael Schumacher gebastelt, in alter Kluft, und dann haben wir natürlich so einen Tropf gehabt und oben so ein Wasserkönzchen, und dann hat er natürlich richtig gepinkelt, und das war natürlich voll der Blickfang. Sehr schön, sehr schön. Hätte man denn auf eines dieser historischen Örtchen auch gehen können, wenn man denn gemusst hätte bei eurer Ausstellung? Also, ja, wer sich da getraut hätte, das hat aber keiner gemacht. Hat aber keiner gemacht. Hast du persönlich denn Erfahrungen mit Plumpsklos? Nö, eigentlich nicht. Ich ja. Ich hatte Verwandte früher. Das ist schon sehr lange her, da war ich ein kleiner Kerl. Die besaßen Bauern, einige, also die hatten Bauernhöfe. Und die hatten noch Plumpsklos. Und ich weiß, dass ich so ungerne zu denen gefahren bin, weil ich, kleiner Stöpsel, musste immer auf dieses ekelhafte Plumpsklo. Was ist ein Plumpsklo? Das ist nur im Prinzip ein Loch, in das man hineinmacht. Ne? Ja, und da liegt das alles drin halt. Ne? Ich fand es immer schrecklich und schauerhaft. Auf jeden Fall haben wir da ganz schön Aufsehen erregt, weil wir hatten ja unter das Plumpsklo, wir hatten da ja auch eine Puppe draufgesetzt, auf das eine, und auf das andere konnte man natürlich dann halt selber draufgehen, da Probe sitzen, da hatten wir halt einen Gitarrenverstärker untergemacht und hatten wir halt eine Kassette aufgenommen mit Pupsgeräuschen und so. War natürlich eine Mordfrau. Und das alles im Rahmen einer kirchlichen Veranstaltung, sehr schön. Ja, fand ich auch sehr schön. Ja. Aber ich meine, Martin Luther hat das ja auch alles immer sehr zelebriert, ne? Das Rülpsen und das Furzen, wie er gesagt hat, Zitat, genau. Das gehört ja alles dazu. War das jetzt eine einmalige Ausstellung oder wird daraus eine Wanderausstellung und wir können uns das irgendwo mal angucken? Ja, wir sind gerade so ein bisschen ja am Gucken, ob das überhaupt irgendwo Anklang findet, und darum auch eigentlich auch meine Frage, ja, ob es irgendwo hier im Sendegebiet irgendwelche Leute gibt, die noch irgendwelche lustigen Fotos haben von Plumpsklos, oder ob es überhaupt noch jemanden gibt, der auch so eine Leidenschaft hat, sage ich mal in Anführungsstrichen. Interessant, bestimmt. Bestimmt. Bestimmt gibt es Leute, die auch solche Sachen irgendwo in Ecken rumstehen haben, noch irgendwelche alten Accessoires aus Klos. Ja, Fotos, sich einfach mal melden. Fotos bestimmt auch. Na gut, dann wollen wir das mal arrangieren, wenn sich bei uns jemand meldet. Ich glaube, dass so eine Ausstellung großen Erfolg hätte, auch wenn ihr sie woanders machen würdet, weil das finden alle Leute interessant, wie die Leute früher mit diesem Thema umgegangen sind. Mhm. Das auf jeden Fall hat auch einen Mordspaß gemacht, auf jeden Fall. Also gucken wir mal, ob es eine Resonanz gibt auf unser Gespräch. Ja, ne? Darf ich noch kurz den grüßen? Nee, heute nicht. Schade. Heute eigentlich. Wird niemand gegrüßt. Radikal. Tschüss, Uwe. Tschö. So, meine Lieben, ratet mal, wer jetzt dran ist. Das ist Yvonne und Yvonne ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Yvonne, dein Thema. Ja, ich habe irgendwie ein Problem. Mein Freund ist letzte Woche nach 6 Monaten Koma gestorben. Nach 6 Wochen Koma? Nach 6 Monaten oder Wochen? Monaten. Was war passiert vorher? Wir hatten ja einen Autounfall. Das war in der 30er-Zone. Und wir hatten rechts vor links. Und da war gerade ein 18-Jähriger, gerade Führerschein, Papas Auto, Probezeit. Und ist uns mit 50 Sachen reingefahren. In die Seite von deinem Freund? Mhm. Mhm. Und wie sah der Grad seiner Verletzung dann am Unfallort aus? Ja, am Unfallort ging es eigentlich noch. Ihm ging es eigentlich relativ gut. Also er hatte so kreislaufmäßig ging es noch. Mhm. Und er hatte, ich weiß nicht, welche Verletzung er eigentlich nicht hatte. Die Beine waren gebrochen, dann, das war alles irgendwie Beckenbrüche, Leberriss und so eigentlich ganz schön viele Verletzungen. Mhm. Du warst unverletzt? Ja, ich hatte so einen kleinen, weiß ich nicht, so zwei Rippenbrüche und Gehirnerschütterung, aber es ging eigentlich. Mhm. Kannst du dich dann direkt daran erinnern, unmittelbar nach dem Unfall, war er bei Bewusstsein? Mhm. Er war Bewusstsein. Mhm. Yes. Also im Krankenhaus ging es ihm auch noch gut, da haben wir eigentlich auch noch Späße gemacht und er ist dann operiert worden und der Arzt meinte, er wäre nicht mehr aufgewacht. Du bist die ganze Zeit immer zu ihm gegangen, hast ihn besucht, als er im Koma lag? Ja. Mhm. Also ich habe mich eigentlich regelmäßig mit seiner Mutter abgewechselt. Mhm. Also ich war, da ich meine Ausbildung und noch einen Job habe, also ich habe keine Zeit. Ich war meistens die Nächte dann da. Mhm. Und die Mutter war meistens ja dann die Nacht, dann den nächsten Tag, bis ich sie dann abgelöst hatte. Hatten die Ärzte euch das dann schon irgendwie angedeutet, dass es sehr ernst ist und dass er vielleicht nicht mehr aufwacht? Oder gab es doch immer wieder Hoffnung? Am Anfang schon eigentlich. Mhm. Aber man hat dann schon abgesehen, so nach 2 Monaten, da haben sie uns, was heißt uns, also die Mutter hat es sehr, die Mutter kam da nicht mehr zurecht. Die ist auch nachher mit einem Herzinfarkt dann gestorben, nach 2,5 Monaten. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren jetzt 1 Jahr, aber wir kennen uns schon seit 11 Jahren ungefähr. Mhm. Und wann genau ist er gestorben? Letzte Woche Dienstag. Wie denn, ist die Mutter gestorben, während er im Koma lag? Ja, die Ärzte hatten uns dann, was heißt, also eigentlich dürfen sie das ja nicht sagen, wegen Geräte abschalten auch. Und also ich war dafür, weil wäre er aufgewacht, wäre er schwerst körperlich und geistig behindert gewesen. Und so wäre er nicht glücklich gewesen, denke ich mir mal. Und die Mutter wollte es nicht. Die Mutter hat gesagt, nein, die Geräte bleiben an. Ja, und dann hat sie es. Die hat aber schon öfters irgendwas mit Herzen gehabt und so. Gibt es einen Vater und Geschwister auch? Ja, noch eine Schwester und einen Vater. Ja. Und mein Gott, wie schlimm für die Familie ist. Die Mutter ist gestorben und der Junge dann. Ja, und derjenige, der ins Rhein gerast ist, der kriegt nur 2 Monate seinen Führerschein weg. Ist das schon, gab es schon eine Gerichtsverhandlung? Mhm. Es war auch die Beerdigung schon? Ja, das war der größte Witz eigentlich. Die war, eigentlich war so Montag und der, also ich habe mich eigentlich sehr gut mit dem Vater dann verstanden. Mhm. Und das verstehe ich bis heute nicht, weil der Vater sagte, ich habe am Montag noch abends bei dem angerufen, ich habe gesagt, wo ist das? Weil die kommen aus Lübeck und ich komme aus Paderborn und es ist ja auch eine Entfernung. Mhm. Und die Mutter ist damals schon in Lübeck beerdigt worden und da habe ich gesagt, ja, wann ist das denn? Ja, um 10 Uhr wäre die Messe und in Wirklichkeit war die Beerdigung aber am Montag schon. So bin ich am Dienstag nach Lübeck gefahren und stand dann auf dem Friedhof, wo kein Mensch war. Hältst du das für ein Versehen oder? Ich glaube nicht. Also das war ja, die Beerdigung war ja am Montag und am Montagabend habe ich ja noch mit ihm gesprochen. Stimmt, das kann kein Versehen sein. Warum hat er das denn dir nicht gesagt? Ich weiß es nicht. Also jetzt mittlerweile, heute hatte mich die Schwester noch angerufen. Er hat sich auch umgebracht jetzt. Der Vater? Und er meinte einfach, dass ich schuld bin. Moment mal, diesmal langsam. Wir haben heute Donnerstag. Der Vater von deinem Freund hat sich auch umgebracht. Er hat sich umgebracht. Wann denn? Er hat sich erschossen heute. Und er meint, dass du schuld an dem Unfall bist? Ja, mein Marc, also mein Freund, hat mich von der Arbeit abgeholt. Er hat dich von der Arbeit geholt? Ja. Also er meinte, wenn er dich nicht abgeholt hätte von der Arbeit, wäre das nicht passiert. Genau. Er hat das auf seinem Abschiedsbrief geschrieben und die Tochter hatte mich heute noch angerufen. Wie gehst du denn mit diesem unglaublichen Unglück jetzt um? Ich weiß es nicht. Ich hast du ein paar Menschen um dich herum, die dir ein bisschen helfen? Doch, sie sind eigentlich sehr lieb, aber irgendwie fühle ich mich verdammt allein. Weil lebst du allein auch? Ich lebe allein, ja. Mhm. Doch. Als du das erfahren hast von dem Vater, der, ich kann mir vorstellen, irgendwann kann man das doch alles gar nicht mehr, die Belastung ertragen, wenn man, das ist jetzt der dritte Todesfall in Kürze von Menschen, die du kennst oder gut gekannt hast. oder die zumindest in, aus einem engen Umfeld deines Freundes entstammen. Was ich also nicht verstehe, also die Schwester hat mir das heute noch gesagt, dass auf der Beerdigung irgendwie, die haben sich ja 6 Monate nicht gemeldet, also die Familie oder der Sohn, also der Junge, der uns reingerast ist. Mhm. Und also angeblich, ich weiß es jetzt nicht, das hat die Schwester mir nur so gesagt, dass die Eltern sich gemeldet haben und haben gefragt, ob sie bei der Beerdigung dabei sein dürften. Und er sagte ja. Und ja, die waren natürlich da und ich war nicht da. Mhm. Die haben nachher noch schön auf Brüderschaft getrunken. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Wir brechen das Gespräch hier mal in der Öffentlichkeit ab. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen, mit dem Peter, jetzt mal ganz ausführlich und eingehend redest. Ja, leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Mhm. Ja. Okay. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Marianne, 41 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Erstmal zu dir, Yvonne. Falls ihr mich noch hört, Kopf hoch. Es wird alles irgendwo seinen Weg gehen. Mhm. Ich habe genau so ein Scheißthema drauf. Was geht? Ich habe heute vor 14 Wochen meinen ältesten Sohn verloren. Durch meine Schuld wurde er zum Selbstmörder abgestempelt. Ich weiß aber, dass mein Junge, mein Christian, das ist mein kleiner Sohn, und mich niemals alleine gelassen hätte, dass er das niemals getan hätte. Durch deine Schuld wurde dein Sohn zum Selbstmörder abgestempelt. Was heißt das? Ich habe einen neuen Job angefangen und kam von der Nachtschicht nach Hause. Hatte vorher kurz vor eins noch mit dem Andreas, das ist der Junge, der tot ist, telefoniert. Wie alt war er übrigens? Es war 3 Wochen vor seinem 18. Geburtstag. Mhm. Sagt er, Mutti, du brauchst mir keinen Hamburger mehr mitzubringen, ich habe mich noch verabredet. Dann kam ich nach Hause und ja, dann haben wir uns noch kurz unterhalten. Dann sagte Mutti, ich muss los, wir haben uns verabredet mit seinen Freunden. Ja, und ob, ja, glaube ich doch, dass man das weiß, dass eine Mutter spürt, wenn ihr Kind in Gefahr ist. Mhm. Ich habe mich dann versucht ins Bett zu legen und bin hier in meiner Wohnung rum wie ein Tiger. Dann habe ich die Polizei angerufen, das erste Mal. Wie alt ist Ihr Sohn? Ja, gut, passiert nichts. Dann habe ich nochmal angerufen und habe gesagt, hier, mein Sohn ist selbstmordgefährdet. Woher wusstest du, dass er selbstmordgefährdet ist? Nein, ich wusste, dass er in Gefahr ist. Warum wusstest du das? Weil ich es gespürt habe. Aber gab es denn vorher, die Tage, die Wochen vorher, irgendwelche Anzeichen? Du hast gerade gesagt, ich bin schuld daran, dass mein Sohn zum Selbstmörder degradiert wird. Das heißt, es muss da vorher ja schon mal was passiert sein. Nein. Nein, das war einfach meine Aussage bei der Polizei und ich war dann auch sehr hartnäckig. Sie hatten dann gesagt, ich soll nach Stunden irgendwann mal kommen. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann habe ich meinen kleinen Christian aus dem Bett rausgeholt und dann sind wir zur Polizei rübergefahren. Und haben einfach gesagt, mein Junge ist selbstmordgefährdet und ich wusste, dass mein Sohn in Gefahr ist. Mhm. Ich habe das gespürt. Was war denn dann letztendlich geschehen oder was ist geschehen? In der Zeitung stand Sprung von der Brücke auf der B26. Mhm. Das hat er gemacht. Das ist geschehen. Er ist von der Brücke runtergestürzt, aber du weißt nicht, ob er das... Nein, er hat das nicht selber gemacht. Was vermutest du? Er ist dann von 5 PKWs und 2 LKWs überrollt worden. Am Donnerstag lagen Steine unter dieser Brücke. Mit diesen Steinen wurden 2 Tage später in Darmstadt auch 2 Frauen getötet. Die von der Brücke heruntergeworfen wurden? Ja. Das waren dieselben Steine, die da unten lagen. Also du vermutest, dass dein Sohn ein Verbrechen zum Opfer gefallen ist? Dass jemand ihn hat runtergestoßen? Ich vermute, dass mein Junge das gesehen hat und wollte das verhindern. Mit seiner Clique zusammen und ist selber zum Opfer geworden. Gibt es irgendwelche Zeugen, die solche Andeutungen vielleicht gemacht haben? Oder Da möchte ich jetzt nichts dazu sagen. Mhm. Du bist aber in, bist du in Verbindung nach wie vor mit der Polizei? Ich werde es jetzt wieder aufnehmen. Mhm. Meine Bitte, ich weiß, dass sehr viele diese Sendung hören, mhm. seine Freunde, seine Bekannten. Es gibt eine, zum Beispiel bei der Beerdigung, eine Schleife, deine Klassenkameraden von 1982 bis 83. Mein Sohn wurde am 10.03.82 geboren. Es gibt zerpflückte Blumen und Symbole von Kleidungen auf seinem Grab. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Es gibt zerpflückte Blumen und Symbole von Kleidung auf seinem Grab? Ja. Das verstehe ich nicht. Es gibt sehr, sehr viele Hinweise, dass Andreas dass Andreas umgebracht wurde. Mhm. Nur ich habe keine Beweise. Das, was du gerade gesagt hast, was auf dem Grab war, ist das so ein Hinweis, dass er umgebracht wurde? Meinst du das? Ja, zum Beispiel. Was genau war das denn auf dem Grab? Das habe ich nicht richtig verstanden, Marianne. Das ist zum Beispiel ein runder Kreis mit 8 Ecken und einem Dreieck in der Mitte. Ich habe es vor mir liegen. Was bedeutet dieses Symbol? Weiß ich nicht. Und warum nimmst du an, dass dieses Symbol ein Beweis ist, dass er umgebracht wurde? Die Steine unter der Brücke, die zerpflückten Blumen unter der Brücke, diese Schleife auf seiner Beerdigung von seinen Kameraden von 1982 bis 83. Was hat es genau mit der Schleife auf sich? Das habe ich auch nicht verstanden. Inwiefern das ein Indiz sein könnte für irgendetwas, was nicht klar ist? Weil es nicht stimmen kann. Hast du denn, hat die Polizei denn damals Ermittlungen aufgenommen, als es passiert ist, vor Wochen? Ja, es wurde dann ja wegen Fahrerflucht ermittelt. Wegen Fahrerflucht wurde dann aber eingestellt, weil, wie gesagt, ich die Dumme war und habe gesagt, mein Sohn will sich umbringen. Achso, weil du das von vornherein gesagt hast, er ist selbstmordgefährdet. Und das hast du nur aus Angst gesagt, damit die aktiv werden. Ja. Mhm. Mhm. Zwei Kripo-Beamte waren dann auch hier. Mhm. Und mein Junge war 10 Minuten, bevor er gestorben ist, nochmal hier in der Haustür. Mhm. Und die Kripo-Beamten standen angeblich vor der Haustür. Wie, die standen angeblich vor der Haustür? Sie waren davor da. Christian, also mein kleiner Sohn, der 8-Jährige, mhm. und ich, wir sind dann selber auch nochmal losgegangen und haben selber auch nochmal nach ihm geguckt. Und da waren sie noch da und mir wurde auch zugesagt, dass sie die ganze Nacht vor der Haustür bleiben. Die Kripo-Beamten? Ja. Mhm. Aber mein Sohn war 6:55 hier. Mhm. Das ist natürlich alles jetzt sehr verwirrend für einen, der gar nicht in der Materie drin ist. Ich weiß. Du hast, so verstehe ich diesen Anruf, du hast jetzt diese Sendung benutzt, was ja auch in Ordnung ist für dein Anliegen, um gewisse Leute anzusprechen, von denen du glaubst, dass die etwas wissen. Ganz genau. Und du möchtest sie animieren, sich zu äußern und auszusagen bei der Polizei. Nein, das möchte ich nicht, weil dann werden sie dran wegen Mord. Und es ist egal, wie auch immer mein Sohn ums Leben gekommen ist. Mein Kind gibt mir niemand mehr wieder. Mhm. Aber ich habe noch einen 8-jährigen Sohn, der dies irgendwann erfahren wird. Mhm. Und ich möchte von diesen Leuten, und ich bin mir 1000%ig sicher, mich soll auf der Stelle der Schlag treffen, wenn es nicht so ist. Ich möchte von diesen Leuten nur ein Zeichen haben. Sollen sie dem Andreas noch mal etwas aufs Grab legen. Mehr will ich nicht. Du möchtest ein Zeichen haben, dass du Recht hast und damit du weißt, es ist so geschehen. Mehr möchtest du gar nicht. Ganz genau. Mhm. Weil es ist egal. Aber ich muss meinem kleinen Sohn das irgendwann mal erklären. Mhm. Und ich weiß, es ist lächerlich. Wer meinen Sohn gekannt hat und diese Brücke kennt, mhm. Der wird sich einen ablachen. Mhm. Marianne, du sagtest aber trotzdem, gerade, dass du trotzdem nochmal Kontakt jetzt mit der Polizei aufnehmen möchtest. Warum dann? Die Akte der Staatsanwaltschaft liegt bei meinem Rechtsanwalt. Mhm. Ich muss da durch, aber bisher hatte ich noch nicht die Kraft. Mhm. Jetzt Jetzt möchte ich dir noch was sagen. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Niemand kann es jetzt von außen beurteilen, was da geschehen ist. Nehmen wir mal den Fall an, dass vielleicht doch kein Tötungs- oder kein Morddelikt vorliegt. Und der Junge hat es getan. Ich finde, dass es keine Schande darstellt. Es ist nur ein unendliches Unglück. Nein. Aber es wirft kein schlechtes Licht auf deinen Jungen, wenn er es getan hat. Es zeugt nur von einer großen Not. Ja, ich weiß, was du mir damit sagen willst. Aber es wirft einen Schatten auf die Gesellschaft. Ah ja. Und die Gesellschaft prägt den Christian, also seinen kleinen Bruder. Mhm. Und ich weiß, aus diversen Gründen, mein Sohn hätte uns niemals alleine gelassen. Mhm. Er hat sich hier nur verabschiedet, hat mich noch in die Arme genommen und gesagt, Mutti, ich bin gleich wieder da. Es dauert nicht lange. Ich weiß, was er verabredet war. Sie haben sich oft da getroffen. Mhm. Ja. Darf ich dir auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ja. Mhm. Du kennst das Verfahren. Du legst bitte auf und der Peter ruft dich dann gleich zurück. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Marianne. Und ich hoffe, dass nur ein Zeichen. Mhm. Nur das. Mhm. Danke. Auf Wiederhören. Ciao. 1.32 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 33 und 33 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine offene Telefon-Talkshow. Das bedeutet, ihr könnt euch ganz einfach bei mir melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Als nächstes begrüße ich ganz herzlich die Sandra. Die ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Morgen, Sandra. Dein Thema? Ja, es geht darum, also meine Eltern haben mich vor fast 4 Jahren rausgeschmissen zu Hause. Mhm. Und ich habe noch 2 kleine Geschwister und die darf ich seitdem nicht mehr sehen. Wieso haben deine Eltern dich rausgeschmissen, als du 18 warst? Ja, das Ganze hat ja schon viel früher angefangen, ne? Dass ich immer auf meine kleinen Geschwister aufpassen musste, wenn meine Mutter arbeiten war und so, ne? Mhm. Gut, aber warum haben sie dich rausgeschmissen vor 4 Jahren? Ja, das war einfach vor Weihnachten. Ich war eingeladen bei einer Freundin zum Essen und hatte denen auch schon 2 Wochen vorher Bescheid gesagt, dass ich da eingeladen bin. Ja, ist okay, du kannst auch gehen, ist alles okay. Mhm. Ja, und dann war halt der 23. da und da habe ich auch alles gemacht, was sie mir gesagt hatte. Also aufräumen und alles hatte ich gemacht und dann sagte sie, du gehst jetzt nicht mehr. Mhm. Da habe ich sie gesagt, das ist aber scheiße, sie wartet auf mich mit dem Essen. Die hat mich schon mit eingeplant. Mhm. Und dann hat sie gesagt, das ist mir egal. Du gehst jetzt nicht mehr. Und dann bin ich trotzdem gegangen. Mhm. Und dann hat sie eine halbe Stunde später oder noch nicht mal bei meine Freundin angerufen und hat gesagt, dass sie mir die Sachen vor die Tür schmeißen tut. Aber da muss da schon sehr viel vorweg passiert sein. Nur wegen dieser einen Geschichte schmeißt man doch kein Kind raus. Nein, ich sag ja, das hat ja damit angefangen schon, dass ich immer auf meine Geschwister aufpassen musste und zu Hause immer alles machen musste, ne? Ja gut, aber das ist doch dann was Gutes gewesen. Deshalb haben deine Eltern auch keine Wut auf dich gehabt, oder? Nein, aber meine Eltern haben auch nicht verstanden, dass ich auch mal ein bisschen abends weggehen wollte oder so. Ja, natürlich, aber wenn du jetzt einmal dich dann aufgelehnt hast und dann schmeißen die dich gleich raus, gab es denn vorher nicht auch schon Streit? Nee, also jetzt nicht, also so extrem nicht, so kleine Streitereien, ja. Also jetzt was Müll wegbringen oder so, ja, aber... Also ich kann es nicht glauben, Wie war denn das Verhältnis überhaupt so vorher, bevor sie dich rausgeschmissen haben? Bevor sie mich rausgeschmissen haben, auch nicht so gut. Mhm. Also ich war immer mehr so das Kindermädchen für meine kleinen Geschwister. Aber es gab nicht richtig schlimmen Streit? Nein. Auseinandersetzung, Schreierei, Gewalt? Ja, eigentlich nicht. Mhm. Und dann hast du einmal etwas getan, was sie nicht wollten, und dann wirst du rausgeschmissen. Ja. Wohin bist du dann gegangen? Ja, zu meiner Freundin. Mhm. Die hat mich dann aufgenommen bei sich, weil sonst hätte ich auf der Straße gesessen. Und am meisten fertig macht mich ja nur, dass ich meine kleinen Geschwister nicht sehen darf. Mhm. Ne? Dass sie mir den Kontakt verbieten. Ne? Hast du denn Kontakt zu deinen Eltern noch? Nein. Auch nicht. Ich habe meine Geschwister seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Hm? Nee, die Frage war auch, ob du Kontakt zu deinen Eltern hast. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht, ja. Hattest du denn ein enges Verhältnis zu den Geschwistern, weil du dich ja gerade so ein bisschen darüber auch geärgert hast, dass du immer Kindermädchen spielen musstest? Nee, das nicht, das habe ich ja gerne gemacht. Mhm, mh. Ich habe zu meiner Schwester, als mein Bruder geboren worden ist, war meine Schwester noch ziemlich klein. Mhm. Und da habe ich sie halt viel gehabt, deswegen... Hast du denn, nachdem du dann auch, sind ja 4 Jahre vergangen, das ist ja eine sehr lange Zeit. Hast du denn irgendwann nochmal versucht, Kontakte aufzunehmen mit deinen Eltern, mal anzurufen? Ja, habe ich. Brieflich, telefonisch. Wenn ich anrufe, wird aufgelegt. Die Briefe werden gar nicht gelesen erst oder was weiß ich, was sie damit machen. Also mir ist das völlig unbegreiflich, wie das passieren konnte. Und ich vermute auch, dass da ganz viel noch im Hintergrund im Unargen lag, was du vielleicht gar nicht weißt oder was du nicht so genau erzählen möchtest jetzt. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Mhm. Und aber wie erklärst du dir dann ein so radikales Verhalten? Das weiß ich nicht. Das haben sie mir auch nie beantwortet. Mhm. Wie alt sind die Geschwister jetzt? Meine Schwester ist jetzt 11. Mhm. Und mein kleiner Bruder, der ist 10. Mhm. Lebt ihr in einer Stadt, in derselben Stadt? Ja, in derselben Stadt schon, nur weiter weg halt voneinander. So, und sie machen vollkommen dicht. Es ist ihnen auch völlig gleichgültig, wie es dir geht, was du machst, und sie reagieren gar nicht auf dich. Nee, und die noch dazu, die kommen auch nicht mit meinem Freund klar, ne? Aber den habe ich ja erst danach kennengelernt, ne? Da hatten die mich ja schon rausgeschmissen, ne? Ja, dann können sie ja nicht mit ihm klarkommen, wenn sie ihn gar nicht kennen. Nee, sie kennen ihn auch nicht, die haben Vorurteile gegen ihn, ne? Die kennen ihn nicht. Woher weißt du denn, dass sie Vorurteile gegen ihn haben? Ja, weil sie mir das mal gesagt hatte. Ich meine, du hast keinen Kontakt mehr mit ihnen. Nee, aber wir sind ja auch schon fast 4 Jahre zusammen. Ach so. Das stammt aus der Zeit noch. Ja, genau. Mhm. Und ich habe nachts Albträume, ich kann nicht mehr richtig schlafen. Was machst du jetzt? Wo lebst du jetzt im Moment? Ja, im Moment mit meinem Freund zusammen. Mhm. Mhm. Also was die Geschwister angeht, Sandra, kannst du wahrscheinlich gar nichts machen. Wenn deine Eltern das nicht wollen, hast du gar keine Möglichkeit. Du kannst nur darauf hoffen, dass die Zeit vergeht, die Geschwister irgendwann selbstständig sind, erwachsen sind und von sich aus Kontakt zu dir suchen. Du kannst es nicht erzwingen. Ich finde es sehr traurig, auch dass deine Eltern... Erzwingen will ich das auch nicht. Mhm. Erzwingen will ich das auch nicht, nur ich habe dadurch psychische Probleme auch, ne? Mhm, Also, ich kann nachts nicht schlafen, ich wach mit Albträumen auf, ne? Mhm. Ich glaube, dass da eine ganze Menge an Unglück hinterhängt an dieser Geschichte. Deshalb möchte ich auch dich sehr eindringlich bitten, Sandra, dass du jetzt mit meinem Psychologen noch ein bisschen redest. Ja, das wäre ganz lieb. Machen wir so, ne? Und ich habe noch eine Frage. Könntest du mir 2 Autogramme schicken? Liebe Sandra, ruf doch bitte am Tag und alle anderen auch bitte am Tage diese Nummer hier an. Dann kriegt ihr sofort eins zugeschickt. Die 0800 okay. 5678 111, ja? Mhm. Okay. Leg mal auf, wir rufen dich gleich zurück. Okay. Tschüss. Tschüss. Oder schreibt uns, und dann müsst ihr schreiben an den WDR, Redaktion 1 Live Domian, 50600 Köln. WDR, Redaktion 1 Live Domian, 50600 Köln. Markus, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Markus, was ist dein Thema? Ja, mein Thema zu mir. Ich bin selber schwul und hauptsächlich geht es darum, dass meine Eltern mit meinem Schwulsein große Probleme haben und ich dadurch auch sehr schwer habe, eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Lebst du noch bei deinen Eltern? mache eine Ausbildung, ich bin fast blind, ich mache eine Ausbildung in einem Berufsbildungswerk und am Wochenende bin ich dann hauptsächlich bei meinen Eltern. Mhm. In der Woche über wohnst du in irgendeinem, dann in diesem Berufsbildungswerk, oder? Ja, das ist eine Art Internatseinrichtung und wir haben dort auch Betreuer, also dort wäre es dann auch sehr schwer, eine Partnerschaft zu führen. Mhm. Und bei mir zu Hause ist es eben so, dass meine Mutter, die akzeptiert meinen Partner einfach gar nicht. Mhm. Das heißt, du hast aber einen Partner im Moment, einen Freund? Nein, zurzeit keinen mehr. Hattest du aber? Ja, aber meine Mutter hat die Beziehung mehr oder weniger kaputt gemacht. Mhm. Wo hast du den Jungen kennengelernt? Das war in einer Diskothek in Bochum. Mhm. Und die Mutter, lebt der Vater auch noch? Ja, natürlich. Mhm. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe eine Schwester. Mhm. Das ist für mich auch persönlich ein großes Problem, weil ich sehe eben, dass meine Schwester, der ihr Partner wird, akzeptiert. Er kann sich bei uns im Haus frei bewegen, ist wie ein Familienmitglied. Mhm. Seit wann wissen deine Eltern, dass du schwul bist? Wann hast du es ihnen gesagt? Das ist jetzt 2 Jahre her. Mhm. Und wie war die spontane Reaktion deiner Eltern? Also zunächst war es bei meiner Mutter so, ja, das war mir schon lange klar, das ist überhaupt kein Problem für mich. Und mein Vater, der hat reagiert, ja, das ist so eine Phase, die gibt sich wieder. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass mein Vater, ich könnte mit ihm geschminkt aus dem Haus gehen. Er war neulich mit mir in der schwulen Kneipe drin. War überhaupt kein Problem für ihn. Ehrlich, das ist ja schon sehr ungewöhnlich, wenn der Vater. Also ich finde ihn wirklich, er ist ein sehr toleranter Mensch. Mhm. Also ist die Mutter das Problem? Meine Mutter, die hat wirklich die Einstellung, ja, Schwule, entschuldige bitte den Ausdruck, aber wenn ich einen Freund hier zu Hause habe, wir würden nur rumficken, wir würden nichts anderes tun. Mhm. Wie alt ist deine Schwester? Meine Schwester ist jetzt 19. 19. Wie steht sie zu der ganzen Geschichte? Ja, also sie war die erste Person, vor der ich mich richtig geoutet habe. Und sie meinte, ja, geil, schwuler Bruder. Geil, schwuler Bruder, ja. Aber das ist ja nicht zum Lachen. Wenn deine Mutter deine letzte Beziehung quasi kaputt gemacht hat und auseinandergetrieben hat, ist das alles andere als zum Lachen. Also persönlich, entschuldige bitte, ich unterbreche. Mhm. Persönlich war es jetzt nicht das erste Mal. Also es ist schon mehrmals passiert bei meiner Mutter, je nachdem, wenn ich einen Partner habe, der irgendwie nach Geld aussieht, der irgendwie äußerlich aussieht, der wird akzeptiert. Nur neulich hatte ich einen Freund, an dem habe ich wirklich sehr gehangen. Mhm. Und wir haben auch längere Zeit in Beziehung geführt und dann habe ich ihn nach Hause gebracht und habe gesehen, das war ein großer Fehler. Er kam eben von der Straße, familiär war das Haus, das Familienleben war kaputt. Mhm. Und also geht es deiner Mutter gar nicht in erster Linie darum, ob das, dass du eine schwule Beziehung hast, sondern es geht ihr darum, dass du Leute mit nach Hause bringst, die Geld auf der hohen Kante haben, oder was? Nein. Es geht schon um das Schwulsein, nur ich merke eben, dass je nachdem aus welchem Hause er kommt, er eben mehr oder weniger akzeptiert. Ich verstehe, mit zweierlei Maß dann gemessen wird. Richtig. Mhm. Wie wehrst du dich denn da? Du bist ja immerhin auch ein erwachsener junger Mann von 20 Jahren. Ja, also persönlich kann ich mich nicht wehren. Ich bin sehr abhängig von meinen Eltern gemacht worden. Sie haben mich so erzogen, dass ich mehr oder weniger abhängig von ihnen bin. Ich hatte mal eine längere Partnerschaft, da hatte ich eine Wohnung. Da habe ich mich wirklich sehr abgekapselt von meinen Eltern. Mhm. Aber im Nachhinein merke ich doch, dass ich noch sehr abhängig von ihnen bin. Mhm. Ich verdiene selber kein Geld. Das heißt, du bist finanziell im Prinzip von denen abhängig. Richtig. Ja, und kannst dir auch demzufolge keine eigene Wohnung leisten und sagen, hier, Mutter, rutsche mein Buckel runter, ich führe mein eigenes Leben, ich ziehe jetzt aus. Das kannst du nicht. Richtig. Mhm. Also bei ich bin selber eine Zeit lang sogar anschaffen gegangen. Da stehe ich auch ganz offen dazu. Und in der Zeit konnte ich mir eben meine Wohnung finanzieren. Ich war mein eigener Herr. Mhm. Und für mich ist es jetzt eben sehr schwer wieder zu akzeptieren, ja, das letzte Wort haben meine Eltern, ich habe kein Geld. Weiß deine Mutter davon, dass du anschaffen gegangen bist? Ja, natürlich. Ja, also natürlich ist das offen darüber. Das ist für sie wahrscheinlich aber dann zudem noch schlimm, ne? Und schmerzlich wahrscheinlich. Letztendlich habe ich mittlerweile die Einstellung, da meine Eltern mich so kurz haben, halten. Ich sage, ja, wenn ich von euch nicht bekomme, wenn ihr mir nicht geben könnt, nicht mal das Mindeste geben könnt, ich habe kein Problem damit, anschaffen zu gehen. So. Okay, jetzt ist es für mich. Jetzt sag mir mal bitte, wenn du so einen tollen Vater hast, der mit dir sogar in die schwulen Szene geht, ja. Deine Schwester sagt, geil, ich habe einen schwulen Bruder, könnt ihr denn nicht zu dritt auf diese deine Mutter einwirken, dass die Frau sich mal ein bisschen beruhigt? Du, das geht leider nicht. Meine Mutter, die hat, die kann sehr stark auf meinen Vater einwirken. Mhm. Und sobald sie den Mund aufmacht, mein Vater ist wirklich Wachs in ihren Händen. Mhm. Und da braucht sie ja nur den Mund aufzumachen, dann mein Vater, der wird mich im Viereck prügeln, wenn ich irgendwas gegen meine Mutter sagen mhm. würde. Ich habe dich gerade schon mal gefragt, hast du nicht so ganz klar auch geantwortet, als die letzte Beziehung kaputt gemacht wurde von deiner Mutter. Ja. Hast du da einen Terz gemacht? Hast du Terror gemacht? Hast du sie ausgeschimpft? Hast du sie beschimpft? Ich habe damals ihr nur gesagt, du bist meine Mutter, du meintest eins zu mir, du würdest immer zu mir stehen, egal in welcher Situation, mhm. jetzt weiß ich, was ich davon halten kann. Und dann war ich 2 Wochen aus dem Haus raus, mhm. musste mich selber beim Freund dann abreagieren. Mhm. Aber mehr habe ich dann auch nicht gemacht. Mhm. Vielleicht ist das noch alles viel zu wenig, Markus. Vielleicht solltest du den Streit noch viel mehr anstacheln. Die Frage ist natürlich, ob man die Frau noch verändern kann, aber vielleicht solltest du zumindest für dich, ja, ich weiß es nicht, vielleicht solltest du zumindest für dich den Versuch unternehmen, dass du für dich sagen kannst, ich habe alles versucht, schlucke nichts runter, wehre dich gegen diese Frau. Ja, nur entschuldige bitte, Domian, bei mir ist es so, ich wüsste, wenn ich mich jetzt gegen meine Familie aufbeugen würde, ich wüsste letztendlich, mein Vater, der würde mich aus dem Haus rauswerfen und mhm. ich könnte nicht irgendwie vor Gericht gehen, dass ich mhm. irgendwie Wohngeld oder sowas fordere. Ich könnte meine Eltern persönlich auch nicht verklagen. Mhm. Du sollst auch nicht gegen deine Familie dich aufrichten, sondern nur gegen deine Mutter. Aber ich merke schon, dass das wahrscheinlich kein Weg für dich ist, die direkte Konfrontation mit ihr zu suchen, weil du wahrscheinlich schon denkst, dass du eh keine Chance da hast. Ich denke schon, also ich weiß, wie ich gegen sie ankomme, das weiß ich schon einigermaßen. Ich kann ihr schon Kontra bieten. Nur ich weiß, sobald ich dies tue, dann ist auch direkt mein Vater wieder gegen mich und teilweise wird dann auch meine Schwester gegen mich gerichtet. Aber das bedeutet ja, Markus, letztendlich, dass es gar keine andere Alternative für dich gibt, als darauf hinzuarbeiten, auch durch deine Ausbildung, dass du von zu Hause wegkommst und auf eigene Füße kommst. Das ist ja die einzige Lösung, aus diesem Dilemma herauszukommen. Wie lange dauert denn deine Ausbildung noch? Ich habe jetzt noch 3 Jahre vor mir. Drei Jahre noch. Hast du dich hier mal rundherum erkundigt, ob es nicht vielleicht doch irgendwie von Seiten des Staates Hilfe gibt, dass du auch eigenständig leben und wohnen kannst? Ja, ich habe mich mit einem Rechtsanwalt auseinandergesetzt und er meinte dann eben Verklagen und dann eben Unterhalt. Aber ansonsten kam ihm selber jetzt auch kein Anfall. Gut, das ist jetzt die Geschichte mit den Eltern. Gibt es Möglichkeiten, dass du vom Sozialamt, von irgendeiner Behörde unterstützt wirst? Bist du eigentlich voll blind oder? Nein, ich habe noch einen Sehrest von 2,5%. Mhm, ja. Ich würde mal gerne, weil ich da mich überhaupt nicht auskenne, bei diesen Sozialhilfefragen, dich auch noch mal gerne an meinen Psychologen verweisen. Vielleicht hat der Peter eine Idee, wie du finanziell irgendwo eine Hilfe bekommen könntest, dass du, wenn auch nicht auf großem Fuße, aber zumindest auf eigenem Fuße stehen könntest. Entschuldige bitte, Domian. Wenn dir das recht ist, würde ich gerne über deine Sendung eventuell einen Aufruf machen. Kommt drauf an, welchen. Mach mal. Es geht mir um eine Partnerschaft, um einen Freund. Bisher habe ich Freunde immer nur über eine Talkline oder Diskotheken kennengelernt. Ich habe mittlerweile festgestellt, das ist selber falsch. Ihr habt meine Telefonnummer und wenn irgendjemand Interesse hat, dass er sich bei euch eventuell melden würde. Markus, das würden wir gerne machen in diesem Fall, nur dein Grundproblem ist dadurch ja nicht gelöst. Dann kommt der Freund zu dir nach Hause und deine Mutter ekelt ihn wieder aus. Deswegen, die ganze Sache muss an einer anderen Stelle angepackt werden. Nein, ich sehe es jetzt so, dass mir eventuell ein Freund... Ich hätte kein Problem, eventuell auch zu ihm zu kommen. Achso, ich verstehe, ja. Sodass er mir eventuell Halt bietet. Mm, ich verstehe. Gut. Ein Partner, mit dem ich... Dennoch, fände ich es schöner, wenn du auf eigenen Füßen stündest und nicht... Natürlich. Deshalb auch an dich die Bitte aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, Markus. Okay. Viel Glück, alles Gute. Ich danke dir. Wiederhören. Wiederhören. Mach mal. Regina ist dran und die ist 20. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Regina. Regina, ne? Regina. Regina. Regina, du hast mich angerufen. Ja, genau. Ich bin von zu Hause abgehauen, wegen meinem Freund. Meine Eltern haben meinen Freund nicht akzeptiert. Mein Freund hat eine epileptische Krankheit. Regina, mach mal bitte den Fernseher leise oder das Radio. Wir haben einen Hall in der Leitung. Und da sollte ich abends, ich habe bei Grafik gearbeitet und da sollte ich Steine schleppen. Und da habe ich gesagt, nee, das kann man, ich habe noch 5 andere Geschwister. Und da habe ich gesagt, meine ältere Schwester kann das, weil ich muss gleich arbeiten. Und dann meinte meine Mutter zu mir, du kannst runter in dein Zimmer gegangen. Bin ich runter zu meinem Zimmer gegangen, da hat meine Mutter aber noch dabei gesagt, du siehst deinen Freunden wieder. Ja, und dann habe ich einen Krieg gekriegt, bin ich von zu Hause abgehauen. Wann war das? Vor einem Jahr, jetzt August ist das ein Jahr her. Kurz einen Tag bevor meine Schwester Geburtstag hatte. Jetzt mit den ganzen Steinen schleppen, habe ich das alles nicht kapiert, aber egal, du bist vor einem Jahr abgehauen von zu Hause und der Hauptgrund war, dass deine Eltern den Freund nicht akzeptieren. Ja, genau. Weil der Freund Epileptiker ist. Ja, genau. Das ist der Grund. Ja, das ist der Grund. Wie lange warst du damals mit deinem Freund schon zusammen? 2 Monate, glaube ich. Und den haben die immer nicht akzeptiert. Der durfte nur am Wochenende kommen. Telefonieren durfte ich gar nicht mit ihm. Nur wenn er angerufen hat. Aber ich durfte auch nie zu ihm nach Hause. Ich war 19, ich musste abends um 6 Uhr zu Hause sein. Haben sie dir das so klar gesagt? Wir wollen nicht, dass du mit dem zusammen bist, weil der krank ist? Ja, genau. Das könnte sein, dass mein Kind das auch kriegen würde. Aber das ist nicht erblich. Darüber haben wir uns ja erkundigt. Ja, und selbst wenn es erblich wäre, wenn man jemanden lieb hat und liebt, dann liebt man den erstmal. Und ja, genau. Über die Frage des Kinderkriegens und so, da kann man später nachdenken, wie man das macht. Und so, wenn alle Stricke reißen, dann adoptiert man halt Kinder. Aber das war ja gar nicht euer Thema damals. Mhm. Das war eine frische, junge Liebe. Ja, ja, ich war richtig, ich bin immer noch, ich sehe immer noch Familie Rosa Wolken. Mhm. Dann bin ich abgehauen von zu Hause, dann habe ich 2 Monate bei meinem Freund, seinen Eltern gewohnt. Mhm. Dann haben wir uns eine eigene Wohnung gesucht. Mhm. Jetzt wohne ich aber alleine mit meinem Freund. Mhm. Und jetzt rufen meine Eltern andauernd an. Mhm. Egal, ob das meine Verwandten sind, die erzählen mir jedes Mal was von meinen Eltern. Nur wenn ich mit meinen Eltern selber reden möchte, entweder gehen die nicht ins Telefon. Oder sie nehmen die Briefe nicht an. Hm. Was, deine Eltern selbst rufen auch bei dir, bei euch an? Ja, irgendeiner von denen. Also ich habe noch 5 andere Geschwister und einer von denen ruft immer bei mir über Penny an und legt dann wieder den Hörer auf. Hm. Du meinst also, das machen die bewusst, um dich zu terrorisieren? Ja, genau, mich zu terrorisieren. Denen geht es gar nicht darum, wieder Kontakt aufzunehmen zu dir und vielleicht einen Frieden zu machen. Denen geht es einfach darum, dir das Leben schwer zu machen. Ja, genau. Ich war bei der Nicole auf Kolumbien. Da wollte ich den Kontakt zu meiner Mutter, zu meiner Schwester wieder haben. Mhm. Und da sollte ich bei ihr anrufen. Das habe ich auch gemacht. Nur meine Mutter hat danach gesagt, die will nichts mehr mit mir zu tun haben. Nur meine Schwester, die ist jetzt 17. Normalerweise könnte die das selber entscheiden, ob die mit mir was zu tun haben oder nicht. Mhm. Und die darf nicht? Die darf nicht. Mhm. Weil meine Mutter hat Angst. Meine Schwester hat einen Ex-Freund. Der hat die mal mit so einem Schocker bedroht und hat die mal geschlagen, aber meine Schwester liebt ihn. Mensch, was sind das für Verhältnisse? Das ist wieder so eine Geschichte wie gerade von der Sandra. Fühlst du dich dann von denen richtig belästigt, von deinen Eltern? Ja, ich habe Angst vor meiner Mutter, weil meine Mutter, wenn die mich irgendwo sieht, dann will die mich verprügeln. Mhm. Weil ich bin den ganzen Tag in der Wohnung. Ich gehe noch nicht mal in eine Disco oder sowas. Ich bin den ganzen Tag in der Wohnung. Jetzt sage ich mal was ganz Vages. Ich kenne eure Verhältnisse überhaupt nicht, wie das finanziell ist und arbeitsmäßig. Bestünde denn die Möglichkeit, dass ihr in eine ganz andere Stadt ziehen würdet, könntet? Ich bin, meine Eltern wohnen in Viersen, ich bin damit schon Gladbach gezogen, damit ich von denen wegkomme, aber andauernd. Das funktioniert nicht. Ich habe keine Lust, extra wegen denen nach Deutschland verlassen. Ja, nein, Deutschland trotzdem nicht gleich verlassen. Und so mit Geheimnummer und Veränderung der Handynummer und sowas habt ihr alles schon ausprobiert? Das haben wir alles schon ausprobiert. Meine Mutter, die kriegt alles raus. Mhm. War deine Eltern früher auch schon so penetrant und haben immer versucht, in dein Leben reinzureden und alles so zu regieren, so wie sie es wollen? Ich bin, bei dieser Mutter bin ich erst, seit ich, glaube ich, 4 war, weil ich habe vorher noch eine andere Mutter gehabt und die ist verstorben. Ach, das ist gar nicht deine richtige Mutter, über das die wir jetzt reden. Aber was ist dein richtiger Vater? Das ist mein richtiger Vater, ja. Mhm, Gibt es denn Das ist ja schwer, da eine Lösung zu finden, weil du kannst mit Polizei da gar nichts ausrichten. Du selbst hast das Gefühl, dass dir die Hände gebunden sind, weil die gar nicht reagieren auf dich? Ja, genau. Gibt es denn vielleicht eine Person im Bekanntenkreis, im Verwandtenkreis oder einen Pfarrer oder einen Lehrer, irgendwer, den deine Eltern sehr respektieren, von dem die Achtung haben, oder einen Arzt vielleicht? Ich rufe meinen Onkel an, mein Onkel ruft mich mal an, dann unterhalten wir uns mal darüber. Mhm. Aber das kann ja auf die Dauer nicht weitergehen, weil ich vermisse meine Schwester auch, das tut mir auch weh. Mhm. Ja gut, jetzt eins hat im anderen, ne? Es geht ja erstmal darum, dass sich die Situation beruhigt zwischen dir und deinen Eltern. Und deshalb dachte ich, wenn es vielleicht eine Person gibt, die deine Eltern respektieren und ernst nehmen, dass die quasi das vermitteln könnte. Dass du dich mit der Person unterhältst und die Person dann mit deinen Eltern, um dann mal ein bisschen Frieden da reinzukriegen. Das hat mein Onkel ja schon probiert. Meine Mutter will einfach nichts mehr mit mir zu tun haben. Ja gut, dann sollte sie dich aber auch nicht ständig anrufen. Naja. Und was die Sache mit der Schwester angeht, da wird ja auch nichts anderes übrig bleiben, Regina, als zu warten, bis die Schwester dann 18 ist und das selbst entscheidet. Sie möchte das ja, nur sie darf nicht. Ja gut, aber du kannst es ja nicht von außen bewirken, dass sie es darf. Da musst du wahrscheinlich erstmal jetzt mit leben, mit der Situation, so traurig sie auch ist. Ja. Hast du denn, du hast gerade so einen Satz gesagt, du gehst gar nicht aus der Wohnung raus, du hast Angst, auf die Straße zu gehen? Ja, also ich gehe höchstens von hier bis zu meinen Schwiegereltern und von da aus fahre ich direkt wieder nach Hause. Aber deine Eltern wohnen doch gar nicht in der Stadt jetzt. Meinst du, die lauern dir? In der Stadt, wo meine Schwiegereltern wohnen. Und du hast Angst, dass sie dir doch irgendwie auflauern? Ja, die haben mich ja schon oft genug gedroht. Was genau konkret haben sie gedroht? Wenn meine Mutter mich auf die Straße sehen würde, dann will die mir und meinem Freund ein paar klatschen. Sehr schwierige Situation, sehr schwierig. Also, hast du das denn jetzt aufgegeben oder habt ihr das aufgegeben mit dem Onkel? Oder würdest du sagen, dass man das vielleicht nochmal versuchen könnte, dass der Onkel mit den Eltern spricht? Ja, ich könnte das nochmal versuchen. Mhm. Ich finde, das sollte man auch tun, Regina, solange irgendwie noch eine Möglichkeit besteht. Weil auf Dauer ist das ja die Hölle für euch alle, für dich vor allen Dingen auch. Was sagt dein Freund dazu? Der muss doch die Schwiegereltern in Anführungszeichen sehr verachten und hassen, ne? Für den ist das ja auch schwer, weil wenn ich abends im Bett liege und darüber nachdenke oder wenn ich alleine bin, dann laufen ja auch die Tränen über das Gesicht. Schlimme Sache. Also ich habe da nur die einzige Idee, dass du nochmal mit dem Onkel nochmal eingehend redest und ihn bittest, dass er versucht, die Wellen ein bisschen zu glätten. Oder ob er vielleicht noch eine andere Idee hat. Er kennt die Familienverhältnisse ja viel besser, als ich sie jetzt kenne. Ja? Okay. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Anne Buchholz. Morgen haben wir eine Themensendung. Morgen heißt unser Thema böse Mütter. Wer von euch hat eine böse Mutter, von der ihr wirklich sagt, das ist ein schlechter Mensch, eine böse Frau, die mir sehr zusetzt und die mir sehr viel Leid verursacht. Der Markus hätte vielleicht morgen auch anrufen können, das war gerade ja so ein Fall. Oder wer von euch hatte früher eine Mutter? Und obgleich sie vielleicht schon sehr lange tot ist, wirkt alles in euch noch nach und ihr könnt eigentlich diese Frau nicht vergessen. Und sie hat euch immer noch unter ihren Fuchteln, obwohl sie gar nicht mehr da ist. Also morgen heißt unser Thema böse Mütter. Wir sind um 1 Uhr pünktlich im Radio und im WDR-Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.